1. Das Wort des Herrn ergingen mig mit der folgenden Botschaft. 2. Gehr und verkündige den Bewohnern Jerusalems öffentlich, so spricht der Herr, ich erinnere mich an die Hingabe deiner Jugend und die Liebe deiner Brotzeit, als du mir bereitwillig durch die unfruchtbare Wüste gefolgt bist. 3. Damals war Israel dem Herrn geweiht und galt als die erste Ernte seiner Früchte, Jeder, der sichen im Vergriff, Ludschud auf sichen Word von Unheil getroffen, erklärt der Herr. 4. Hort die Botschaft des Herrn, nach kommen Jacobs und Alfamilienverben des Hauses Israel. 5. So spricht der Herr, Welch unrecht haben your Vorfahren bei mir gefunden, das sie sich so weit von mir entfernt haben, im nichtigen Gottesen nach zu laufen und dadurch selbst der Nichtigkeit zu verfallen. 6. Sie fragten nicht einmal, wo ist der Herr, der uns aus Ägypten herausgeführt und an sicher durch die Wüste geleitet hat, durch ein Land voller Steppen, Schluchten, deren tiefe Finsternis, das niemand durchquert und in dem kein Mensch wohnt? 7. ICH bracht euch in ein fruchtbares Land, damit er dessen Erträgen gutter Geniessen konntet, doch kaum wart er dort angekommen, hat er mein Land verunreinigt und mein Eigentum in einen abscheulichen Ort verwandelt. 8. Die Priester fragten nicht nach mir, die Gesetzeslehrer wollten mich nicht kennen, die Herrscher wurden mir untrue, und die Propheten weissagten im Namen Baals, in dem sie Gottesen folgten, die kein Hilf bieten konnen. 9. Die Schuld wird ICH weiterhin mit euch und sogar mit euren Enkelkinden einen Rechtsstreit führen, erklärt der Herr. 10. Reist doch zu den Kusten der Kitterer oder sendet Boten nach Kedor, genau zu prüfen, ob Jemals etwas Vergleichbares geschehen ist. 11. Hat Jemals ein Volk sein Gotter eingetauscht, obwohl dies gar kein echten Gotter sind? Mein Volk jedoch hat sein Herrlichkeit gegen etwas eingetauscht, das wollig nutzlos ist. 12. Erschreckt darüber, Himmel, und seid entsetzt und wollig fassungslos, spricht der Herr. 13. Denn mein Volk hat ein doppelte Sünde begangen, sie haben mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen und sich statt dessen Rissig Zistenen gegraben, die kein Wasser halten können. 14. Ist Israel etwa ein Sklave oder ein Unfreier Knecht, der im Haus geboren wird? Warum ist es dann zur Butte verander geworden? 15. Feinde haben y Bruland Lohen ihr Stimmgegen Israel erhoben, sein Land verwüstet und sein Stadte niedergebrannt, so dass sie nun unbewohnt sind. 16. Sogar die Bewohner von Memphis und Tachpanches haben dir den Kopf kohlgeschoren und dich gedemütigt. 17. Es du dir Diocese Elend nicht selbst zuzuschreiben, weil du den Herrn, deinen Gott, verlassenest, warend dich auf dem richtigen Weg fertig. 18. Was erhoffst du dir jetzt davon, nach Ägypten zu reisen, das Wasser des Nils zu trinken, oder nach Assyrien zu gehen, vom Wasser des Euphrates zu trinken? 19. Dein eigen Bosheit wird dich zaktigen und dein untrue wird dich bestrafen, erkenn doch, why bitter und unheilvoll es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und kein Ehrfurcht mehr vor mir zu haben, spricht der Herr der Heerscheren. 20. Schon vor langer Zeitest du dein Joch zerbrochen und dein Fesseln zerrissen, indem du erklartest, mir nicht deinen zu wollen, stattdessenest du dich auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum y ein Prostituiert anderen Gotten hingeben. 21. ICH hat dich als ein Edelrieb geflant, als ein Dirchweg echt gewachs, y contest du dich für mich in die Minderwertigen Ranken eins will den Weinstocks verwandeln. 22. Selbst wenn du dich mit Natron was gen und unmengen und safe verwenden wordest, blieb der Schmutz deiner should vor meinen Organ sichtbar, erklärt Gott, der Herr. 23. Why kannst du behaupten, nicht unrein zu sein oder den Balen nicht nachgelaufen zu sein? Sei dir den verholten im Talen und erken, was du gettenest, du gleichst einer unruhigen Kamelstut, die Zielos am Herloft. 24. Du bist y ein Wildslin in der. Wüst, die in Irigi nach Luft schnappt, wer konnte Verlingen zugeln? Wer sie sucht, muss sich nicht anstrengen, denn zur Zeit ihrer Brunst ist sie leicht zu finden. 25. Achte darauf, dass dein Fass nicht barfuß laufen und dein Kehle nicht verdurstet, doch du antwortest nur, dass es zwecklos sei, da du die Fremden Gotter liebst und ihnen weiterhin folgen willst. 26. Why ein Dieb sit schamt, when er attapt word, so word das Haus Israel beschamt wer den, mitsamt seinen Königen, bienten, Priesten und Propheten. 27. Sie sagen zu einem Stück Holz, du bist mein Vater, und zu einem Stein, du hast mich geboren, mir aber haben sie den Rücken zugekehrt, doch in der Not rufen sie, steh auf und rett uns. 28. Wo sind nun den Gotter, die du dir selbst angefertigtest? Sie sollen aufst hen und dir helfen, wenn sie dazu in der Lage sind, denn du, Judah, hast inzwischen so viel Gotter wie stadt. 29. Warum hebt er vorwürfgegen mich? Alsid mir gegenüber trulos geworden, klart der Herr. 30. Es war vergeblich, das ich your son best raft habe, da sie kein zurechtweisung angenommen haben, stat dessen hat ihr eigen schwert your profiten wie ein reisender lo verschlungen. 31. A loot dieser generation, achtet auf das wort des Herrn. Bin ich für Israel et was zu einer Wust oder zu einem Land tiefer Finsternis geworden? Warum behauptet mein Volk, es sei freiend wohl nicht mehr zu mir zurückkehren? 32. Würdest ein Jungfrau ihren Schmuck oder ein Braut ihren Hochzeitsschmuck? Mein Volk jedoch hat mich schon seit unzähligen Tagen vergessen. 33. Wie geschickt verstehst du es, den Weg zu planen im Liebhaber zu finden? Sogar die schlimmsten Verbrechen es du in den Verhalten integriert. 34. Und den Sormen deiner Kleider kleb das Blut von unschuldigen Armen, die du nicht etwa beim Einbruch ertaptest, trotz all dieser Taten Lunis du den should. 35. Du behauptest, unschuldig zu sein und das Gottzorn sich von dir abgewandt habe, doch ich wer dich vergericht sehen, weil du sagst, du hattest nicht gesündigt. 36. Warum wechselst du so bereitwillig den Richtung? Du wirst von Ägypten genauso enttäuscht werden, why du bereits von Assyrien enttäuscht werdest? 37. Auch von dort wirst du volle Scham absehen, die Hand über dem Kopf zusammengeschlagen, denn der Herr hat die Genigen verworfen, auf die du den Vertrauen setzt, und den Vorhaben wird mit ihnen nicht gelingen.